Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ein bisschen später als geplant, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, diese Telefonnummer ist hier der heiße Draht zu uns ins Studio 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail kurz euer Thema rein und auch eure Telefonnummer. So, es geht los mit Petra und Petra ist 34 Jahre. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte heute mal von einer Angsterkrankung erzählen, die ich habe. Und da suche ich halt immer noch so Rat von anderen Betroffenen. Was ist das genau für eine Erkrankung? Beschreib sie mal. Das nennt sich Paruresis. Und das ist so, wenn ich auf einer Toilette sitze, dann habe ich Probleme und kann den inneren Blasenmuskel nicht entspannen. Somit kann ich dann kein Wasser lassen. Ach. Das ist halt hauptsächlich auf öffentlichen Toiletten oder auch so bei Freunden, Bekannten oder auch bei mir zu Hause, wenn ich Besuch habe oder wenn ich weiß, dass ich halt aus dem Haus gehen muss für längere Zeit und ich weiß, wann ich wieder auf Toilette komme, dann ist es halt schon. Und das ist halt immer, wird halt immer schlimmer. Also, aber wenn du ganz entspannt für dich alleine zu Hause bist, dann geht es. Ja, wenn ich weiß, dass ich nicht aus dem Haus muss, ja. Genau. Dann geht's eigentlich. Dann kannst du ganz normal pullern. Ja, also obwohl ich schon mittlerweile gar nicht mehr weiß, was normal ist, das ist wohl schon so, dass ich eigentlich verkrampft pullere, weil ich gar nicht mehr entspannt pullern kann wohl. Also das ist schon so, dass ich eigentlich eher rauspresse, selbst wenn ich zu Hause entspannt bin. Das habe ich auch noch nie gehört. So geht's den meisten. Also ich bin schon seit Jahren in therapeutischer Behandlung bei Ärzten, unzähligen Urologen und wo ich nicht überall schon war. Und wobei das wahrscheinlich kein urologisches Problem ist, sondern ein rein seelisches, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ist eher psychisch, genau. Seit wie vielen Jahren genau hast du dieses Phänomen, sag ich mal? Also eigentlich schon so lange, wie ich so denken kann. Also ich habe Erinnerungen aus der Schulzeit, aus der Jugend. In der Jugend ging's halt so richtig los. Und ich denke mal, das kommt, weil ich ganz früh als Baby schon so trocken sein musste, weil ich in eine Kinderkrippe musste. Und da wurde man mit einem Jahr dann schon abtrainiert. Und meine Psychologen, die meinten halt so, das ist wahrscheinlich schon da die Ursache. Bezieht sich diese Blockade ausschließlich auf das kleine Geschäft oder auch auf das große? Ja, ausschließlich eigentlich auf das schon, ja. Das ist ja noch merkwürdiger. Naja, weil das ist so, beim kleinen Geschäft ist halt so, dass man da diesen inneren Blasenmuskel, weil der ja unwillkürlich gesteuert wird. Beim großen Geschäft ist ja so, dass man ja eigentlich willkürlich das, sag ich mal. Ja. Da hat man ja keine innere Sperre noch. Wie geht denn das, wenn du mal auf Reisen bist oder wenn du wirklich... Ja, das ist ja das Problem. Es wird halt immer, der Kreis meiner Aktivitäten zieht sich immer mehr zusammen. Also ich vermeide eigentlich so gut es geht... Also die meisten Sachen vermeide ich halt immer mehr. Ja, also diese Erkrankung oder dieses Phänomen wird auch immer intensiver. Ja, ja. Das heißt, es wird nicht lockerer, sondern es wird schlimmer. Nee. Früher war es halt immer so, da wusste ich halt immer noch, also es ist auch immer so, ich weiß halt überall, ich kenne alle Toiletten, wo ich schon mal war und träge mir das dann mal ein, wo konnte ich nicht und so. Und früher war es halt immer nur, dann wusste ich, aber an den Toiletten, dann kannst du oder da konntest du dann halt, dann gehst du da halt auch wieder hin. Aber mittlerweile ist es so, es gibt keine Garantie mehr. Selbst wenn ich ganz alleine bin, irgendwo auf einer riesengroßen Toilettenanlage mit Musik oder sonst was, ist keine Garantie, wie dass ich das kann. Wie ist das, wenn du ganz alleine und ganz entspannt, es ist niemand sonst da, in einem Hotelzimmer bist? Kommt immer auf die Umstände dann drauf an. Habe ich vor, halt wegzugehen oder sind draußen vielleicht irgendwo Leute, die ich höre? Ach so. Ist es in der ersten Etage im Erdgeschoss oder ganz oben oder so? Also da sind immer ganz viele Faktoren, die du noch... Also wenn du draußen beispielsweise auf dem Flur des Hotels... wenn ich da Leute höre, ja, dann jemand habe ich noch Probleme. Der da Staub saugt, dann ging es schon nicht. Ja, genau. Wenn ich so andere Leute irgendwie wahrnehme. Aber es müssen doch schon Situationen gewesen sein in deinem Leben, wo du ständig gestört wurdest, aber du wahnsinnig dringend zur Toilette musstest. Was passiert denn dann? Irgendwann muss die Blase sich doch entleeren. Ja, das ist so, meine Blase ist schon stark vergrößert durch dieses ganze drumherum irgendwie so. Also ich weiß auch, dass es irgendwann irgendwie raus müsste, aber ich meine, es ging ja doch dann irgendwann irgendwie. Also ja. Das ist immer so, ich suche dann immer irgend so lange rum, wenn ich halt irgendwo in die Natur gehe, wenn es halt nicht mehr auf öffentlichen Toiletten geht, dann suche ich mir halt irgendwo einen Wald oder sonst was. Also ich suche dann schon so lange rum, bis es irgendwo dann geht. Also im Wald geht das? Unter Umständen, wenn du ganz sicher bist, da ist weit und breit niemand und es. Ja, dann. Also es liegt nicht allein an der Toilette. Das heißt, wenn im Wald jemand wäre, könntest du im Wald auch nicht. Ja, genau. Mhm. Es liegt an, wenn ich weiß, dass irgendjemand um mich rum ist, das hört oder auf mich wartet oder irgendwie mich sieht oder sonst was. Also. Ja, gab es da Momente, wo du schon mal Angst hattest, dass die Blase platzt? Hätte ich Angst, wenn ich ganz dringend müsste und uns geht nicht, dass irgendwas passiert. Ja, es ist schon so oft so gewesen, dass es halt schon richtig wehgetan hat. Mhm. Weil man so nötig schon muss, dass man sagt, jetzt könnte man jetzt überall sich auf den Marktplatz setzen und man würde dann pullern können, aber letztendlich geht es dann trotzdem nicht. Lebst du alleine? Nee, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Ja, das ist ja nur interessant. Wie geht denn das, wenn dein Mann... Das geht gut. Und es war auch jahrelang so, dass er mir dann immer geholfen hat. Wir sind immer zusammen und er hat mich da irgendwo auf dem Männerklo mit verfrachtet, wo es entspannter war, wo halt nicht so Frauen sind und die warten und so, weil die Kabinen bei den Männern ja meistens dann leerer sind genau. So. Also. Ach, das heißt auch zu Hause, wenn dein Mann anwesend ist in der Wohnung, dann geht es. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Aber es gibt nur einen vertrauten Menschen... In dieser Angelegenheit, das ist dein Mann. Ja. Oder gibt es sonst noch jemanden in dessen Anwesenheit? Ja, meine Schwester, früher bin ich mit meiner Schwester auch immer, da war das dann auch so mit ihr dann. Und du kannst sogar, wenn dein Mann mit in den Toilettenraum mit reinkommt. Ja. Das ist ja interessant. Du bist seit einigen Jahren, sagst du, in therapeutischer Behandlung. Ja, ich habe schon zwei Langzeitverhaltenstherapien jetzt hinter mir, aber das war dann auch so, dass da eigentlich nie so, sag ich mal, Konfrontationstherapie gemacht wurde, sondern eher immer nur so das besprochen wurde. Und jetzt ist halt so, jetzt habe ich ein Jahr lang mit der Krankenkasse schon gekämpft, weil es gibt halt eine Klinik, die darauf spezialisiert ist, auf diese Krankheit. Das ist aber leider eine Privatklinik und meine Kasse will das dann natürlich nicht bezahlen, weil ich gesetzlich versichert bin. Verstehe, das alte Lied. Jetzt habe ich halt schon ganz viele andere Kliniken kontaktiert, aber die kennen halt alle das Problem nicht und ich will auch irgendwo nicht wieder in irgendeine Klinik gehen oder halt du musst ja wirklich dann mit so einer Sache zu einer Fachklinik gehen, die genau sich damit auskennt. Ja. Warst du oder bist du berufstätig? Ja, ich bin berufstätig. Was machst du? Krankenschwester. Krankenschwester? Das ist aber das Gute, weil ich arbeite im Krankenhaus und dann habe ich natürlich da viel Auswahl. Also von daher, zur Arbeit kann ich noch gehen. Ja, aber ist das denn nicht auf der Arbeit denn ungeheuer kompliziert für dich, zur Toilette zu gehen? Das sind ja immer Menschen, du hörst ja immer irgendetwas im Krankenhaus. Naja, da gibt es ja dann doch viele, so in der Verwaltung und so gibt es halt doch viele ruhigere Orte, wo halt kein Betrieb ist. Du suchst ja dann, du weißt schon, die geheimen Toilettenorte bei euch in der Klinik, wo du Ruhe hast. Das ist halt immer so ein ganzes, so ein Suchen. Alles dreht sich um Toiletten. Also es ist auch so, ich überlege halt, wann trinke ich was, wann esse ich was, wann müsste ich dann wieder gehen und so. Also das ist alles, wird alles immer ganz genau geplant. Ja. Man sagt ja so seit einiger Zeit schon, dass man relativ viel trinken soll am Tag. Ja. Alle, auch die nicht Erkrankten, 2 Liter, 2,5 Liter. Ja. Machst du das oder hast du Angst davor, dass du dann in eine Situation gerätst, wo du dann vielleicht nicht zur Toilette könntest? Nee, eigentlich mache ich es, Und lavierst du rum, dass es dann irgendwie klappt? Ja. Also sei denn, ich bin jetzt wirklich, ich fahre jetzt doch mal vielleicht in Urlaub oder so, wenn ich das noch gemacht habe, da trinke ich natürlich weniger. Aber so, wenn ich so weiß, ich komme auch wieder nach Hause und so, zu Hause trinke ich halt auch viel. Ja. War das eigentlich am Anfang, als du deinen Mann kennengelernt hast, da hattest du das ja auch schon, wenn auch nicht so stark wie jetzt, aber du hattest es, war das da ein Problem und hast du dich da geschämt und warst eher verklemmt und gebremst? Ja, am Anfang weiß ich noch, dass es auch schwierig war. So gerade wenn man die Badezimmertür offen gelassen hat, dann war es doch erstmal auch schwierig. Ja. Aber mit der Zeit ging das dann auch so vom Vertrauen und so. Ja. So, jetzt hast du bei mir angerufen, oft in der Hoffnung, andere Leute zu finden, die ähnliche Krankheit haben. Und vielleicht halt auch jemand, der vielleicht das auch schon therapiert hat oder eine gute verhaltenstherapeutische Klinik kennt. Ja. Weil ich halt gerne irgendwo hingehen möchte, wo halt, kompetente Leute. Natürlich. Sagst du nochmal den Namen dieser Angsterkrankung? Paruresis. Paruresis. Ja. Genau. Ja, also es ist angekommen, die Leute haben zugehört. Ja. Und was ich noch kurz sagen wollte, also wenn, ich wohne halt im Raum OWL und was OWL halt, heißt? Ostwestfalen-Lippe. Ja, muss man erklären. Wissen die Leute in Bayern nicht. Oh, nee, das ist doch zu weit weg. Nee, ich suche halt jemanden, der mit mir üben gehen würde. Eine Frau natürlich. Ach so. Weil ich mache halt selber auch, will ja selber auch so verhaltenstherapeutisch so Übungen machen. Mhm. Und da bräuchte ich halt wohl auch jemanden, der mich da irgendwie so begleitet auf Toilette und immer halt Schritt für Schritt so näher kommt zu den Toiletten. Aber es ist halt dann schwierig, wenn man niemanden hat. Und wenn da vielleicht irgendjemand zuhört. Das wäre natürlich super, wenn das jemand wäre, eine Frau, die eine ähnliche Erkrankung vielleicht schon mal hatte. Aber wäre natürlich toll, weil die dich am besten, am besten nachvollziehen könnte. Ja. Und du vielleicht da am besten zum Erfolg dann kämst. Ja, also Petra, wenn sich jemand bei uns meldet und dir einen guten Tipp geben kann, geben wir den natürlich sehr gerne an dich weiter. Ja, das wäre super. Wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann macht das bitte per Mail, domian@wdr.de oder ruft an. Ja, dann wird das schon irgendwie klappen. Ja, schön. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dir helfen könnten, Petra. Ja, ich mich und auch. Dass das, ich meine, wenn es ein ganzes Leben schon andauert, wäre das ja eine wahnsinnige Erleichterung, wenn du dann irgendwann mal ganz normal Strohlen gehen könntest. Ne? Ja, immer. Ja. Das wäre wirklich schön. Petra, drücken wir die Daumen, dass was Interessantes reinkommt. Mhm. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, dir auch. Danke schön. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch kostenfrei. Oder ihr meldet uns domian@wdr.de. Und hier ist die Christina, die ist 37, guten Morgen. Guten Morgen. Christina, guten Morgen. Um was geht's? Und zwar, ich möchte gerne mal eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe am 2.7. geheiratet. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Ja. Nachträglich Glückwünsche? Ja, ich glaube nicht. Das okay, auch, erzähl. Wenn ich dir heute erzähle. Okay, erzähl erstmal. Jedenfalls hat mir mein Mann dann nach der Hochzeit nach 2,5 Wochen wieder verlassen. Oh. Wie lange kanntet ihr euch vorher? Jetzt im November werden es 5 Jahre gewesen. 5 Jahre? Wo wir offiziell zusammen sind, Entschuldigung, kennen tun wir uns schon viel, viel, viel länger. Na gut, aber immerhin 5 Jahre zusammen. Ja. Und warum hat er dich so schnell nach der Hochzeit schon wieder verlassen? Für meine beste Freundin und für meine Trauzeugin. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Für die beste Freundin, die auch noch Trauzeugin war? Ja. Das ist ja krass. Und die sind heute zusammen? Ja. Das ist ja krass. Wie lange lief denn das schon zwischen den beiden? Seit dem 9.3. dieses Jahres. Und dann heiratet er dich? Ja. Und macht den Mund nicht vorher auf? Nein. Und sie macht den Mund auch nicht vorher auf? Nein. Boah. Sie hat mich nur angezogen zur Hochzeit. Ja, wie es eben von der Trauzeugin gehört, auf Deutsch gesagt. Und, da brechen ja ganze Welten zusammen für dich. Ist es auch. Wie geht's dir denn? Nicht gut. Das glaube ich. Wie hast du denn da spontan reagiert? Als du es erfahren hast, wer hat es dir denn gesagt? Er oder sie? Er selber, weil er hat mich ja nach 2,5 Wochen verlassen und ich habe es vor irgendwie geahnt. Ich habe ihn vor mehrmals gefragt, sollen wir heiraten, sollen wir es wirklich durchziehen? Er hat immer gesagt, ja, ja, ja. Also du hast schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Irgendwas stimmt da nicht, weil er hatte sich ja auch verändert und er ist auch irgendwie jetzt, er ist sowieso nicht mehr der Mensch, der er mal war, den ich mal kennengelernt habe und der er vor einem Jahr war. Als der dann sagte, ich gehe nach 2,5 Wochen, wie verlief denn dieses Gespräch? Hat der das so gesagt? Ja, das ist. Wie soll das verliehen? Erstmal war ich gar nicht zu Hause. Ich bin 2,5 Wochen später zu Klassentreffen gefahren, nach dem Osten. Ich komme aus dem Osten. Ja. Und, ach, der Feigling hat sich dann so vom Acker gemacht? Ja, ja, über SMS. Nein. Ja. Nein. Ja. Was hat er in der SMS geschrieben? Dass er nicht mehr will, dass er nicht mehr kann und dass er Schluss macht. Aber da hat er noch nichts von der besten Freundin geschrieben. Die waren zu diesem Zeitpunkt schon zusammen. Ja, ja, ist klar, aber er hat dir das noch nicht geschrieben, da in der SMS. Nein, natürlich, von ihr noch nicht, aber ich hab's da schon geahnt. Du hast geahnt, dass sie es ist? Ja, ich hab's geahnt. Wie hast du das denn geahnt? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig rausgekriegt habe. Das ist alles schon, jedenfalls, ich habe ihn gefragt nachher, ist es wegen Mandy oder ne, wegen der Person und er hat gesagt, ja. Ich meine, das setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf, dass er das dann auch noch per SMS macht. Ja, ich habe ihn dann angerufen. Er hat dann gesagt, ja, er ist schon bei, seine Sachen rauszusuchen. Also das war alles schon, ich denke mal, das war alles geplant von ihm. Mensch, und ich gratuliere dir auch noch zur Hochzeit gerade. Ja, deswegen habe ich gesagt, na gut, wenn du die Geschichte hörst, dann... Wie war denn die Hochzeit? War das ein großes Fest? Ja, wir waren so zwischen 30 und 40 Leute und die war auch teuer genug. Also eine vierstellige Zahl hat es schon gehabt. Ah ja, also richtig klassisch mit Essen und Abendunterhaltung und alle waren in guter Stimmung und das Brautpaar küsste sich und so weiter. Ja, nicht so. Nicht so. Nein. weil der Bräutigam mehr unterwegs war. Mit der Trauzeugin. Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Hast du denn mit dieser besten Freundin, wie lange ist diese Frau deine beste Freundin? Seit Januar. Ach so, länger noch nicht? Nein, ne, länger noch nicht. Wir haben uns auch über Internet kennengelernt. Und dann passt der Titel schon, beste Freundin? Ja, weil es hat alles gestimmt. Heute weiß ich, es war von ihrer Seite falsch. Hast du denn jetzt, nachdem das alles so gekommen ist, mit ihr auch nochmal gesprochen? Ja, natürlich. Und wie hat sie sich dir erklärt? Gar nicht. Wie war denn das? Sie hat die Schuld bei Volo, also bei meinem Mann gesucht. Nach dem Motto, er hat sie verführt? Ja. Fällt ja immer doller. Also was ich auch rausbekommen habe, die haben ja offiziell gesehen, haben sich das erste Mal am 9.3., wo er denn ein Hotelzimmer genommen hat. Das habe ich nach der Trennung erfahren. Weil wir haben uns getrennt, nachdem ich vom Klassentreffen wiedergekommen bin. Dann waren wir einen Monat circa getrennt, bis eineinhalb, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Dann haben wir es nochmal versucht. Ach so. Und in der Zwischenzeit, in der ganzen Zeit, wo wir dann zusammen waren, da habe ich dann so vieles rausgekriegt. Ab wann es überhaupt ging mit den beiden, das mit dem Hotelzimmer habe ich rausgekriegt und ach, ganz viele Sachen. Und ich weiß heute auch noch, ich weiß ganz, ganz viele Sachen nicht und ich möchte die auch nicht wissen. Nee, ich wollte sagen, ist ja auch gut so. Ich kann sonst nicht, nein. Dieser zweite Versuch, wie viele Wochen hat der angehalten? Zweieinhalb Wochen. Habt ihr jetzt im Moment auch noch Kontakt ab und zu? Ja. Er war auch die Tage wieder bei mir. Was macht ihr da miteinander, wenn ihr Kontakt habt? Wir haben sehr viel geredet, wir haben sehr viel diskutiert, weil er wollte es nochmal versuchen. Wie schon wieder? Wollte er es versuchen? Ja, und er hätte mir auch bald rumgekriegt. Es hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Aber ich wusste, er hat gleichzeitig... Ich habe rausbekommen, dass er das, was er mit mir besprochen hat, zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung... Und alles sowas, dass er das gleichzeitig mit ihr auch besprochen hat. Achso, die wohnen noch nicht zusammen im Moment? Nein, die wohnen noch nicht zusammen, sind wohl auf Besuche. Hat sie denn zu dir, sie kann ja nicht nur sagen, sie ist, ich vermute mal, auch eine durchaus erwachsene Frau. Ja, 27 Jahre. So, sie kann ja nicht nur sagen, er ist an allem schuld. Hat die gesagt, dass sie ihn auch liebt? Ja. Das schon, hat sie zu dir gesagt? Ja, hat sie zu mir gesagt. Was sind denn deine Gefühle heute noch für diesen Mann? Soll ich ehrlich sein, Liebe. Ich liebe diesen Mann auch. Ich weiß, er tut mir nicht gut und ich müsste diesen Mann hassen. Ja, du solltest viel mehr Zorn auf ihn haben. Ja, das habe ich zeitweise auch. Aber ich komme von diesem Mann nicht los. In mir wurden von vielen Freunden gesagt, ich bin diesem Mann hörig. Und ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja schon, das ist ja kaum noch zu toppen, was er da angestellt hat. Das weiß ich auch. Ist er das? Nein. eigentlich so der gesunde Menschenverstand würde sagen, schmeiß den hochkant aus deinem Leben auf Nimmerwiedersehen, trotz aller Schmerzen und Verletzungen natürlich, die das verursacht. Dieses immer wieder neu anfangen und reden und dann ich komme dann doch nochmal und dann eine Woche, das war alles Quatsch. Ja, und ich weiß auch, dass er bei ihr, ist er jetzt eigentlich fest mit ihr zusammen, auch noch eine andere nebenbei zu laufen hat. Wie, noch eine? Noch eine. Woher weißt du das? Ja, ich habe es rausbekommen. Man kriegt etliches raus. Mir wird sehr viel gesagt, was ich manchmal gar nicht, ich will es gar nicht wissen, aber mir ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, muss ich sagen, Christina, wie sich die Geschichte noch steigert. Wie soll sich die Geschichte steigern? Ja, dass er bis vor zwei Tagen bei mir war und wieder mit mir anfangen wollte. Er wollte mit mir schlafen. Nein, ich meine, dass du sogar das auch noch rausbekommen hast, dass es da noch eine dritte Frau gibt. Ich weiß so vieles. Ja, aber dass das nicht doch in gewisser Weise ein wenig dich zum Nachdenken bringt und dich auch etwas wegbringt. Das haben mir so viele gesagt. Hast du tatsächlich noch die Hoffnung, mit diesem Mann glücklich zu werden? Nein, ich habe die Hoffnung nicht mehr und ich weiß es auch dann geh. Nicht mehr. Dann geh. Ich bin ja bei, ich habe danach, auch danach ging es mir wirklich sehr schlecht. Ich war auch in Behandlung deswegen. Ich habe auch versucht, mich selber umzubringen, wegen diesem Mann, was eigentlich nicht wert ist. Ich bin auch jetzt immer noch in Behandlung. Und ich muss es jetzt versuchen, oder ich werde es jetzt versuchen. Das glaube ich allerdings auch, dass das nötig ist, ja. Weil, ja. Ich weiß, es wird nicht. Ich persönlich habe es da gemerkt, in der Zeit, wo wir zusammen waren, habe ich da gemerkt, das wird nicht mehr. Er ist einfach nicht mehr der Mann, in dem ich mich damals verliebt habe, weswegen ich vom Osten hierher gezogen bin. 3 Kilometer entfernt von meinen Eltern. Bitte? 3 Kilometer entfernt von meinen Eltern, wo ich alles da gelassen habe im Osten. Ja. Ich habe ihm alles im Stich gelassen, meine Freunde, meine Familie. Wie wäre es denn, wenn du jetzt wieder zurückgehst in deine Heimat? Nein. Nein, das nicht? Nein. Nein. Okay. Ich habe mit den Gedanken gespielt nach der Trennung, ist richtig. Aber okay. Mir würde es da nicht mehr gut gehen. Dann musst du dir ein neues Leben aufbauen. Ja, bin und ich bald. Dann musst du auch radikale Entscheidungen treffen. So hampelst du hin und her. Ich weiß. Und ich vermute ja, dass jeder Neukontakt mit ihm dich wieder zurückwirft. Ja, macht es auch. Ja, das glaube ich. Das macht es auch. So. Wir wohnen 5 Minuten entfernt und. Aber vielleicht musst du das noch ein paar Mal erleben, dass der Schmerz und die Enttäuschung noch größer wird, um wach zu werden, um es zu kapieren, dass du gehen musst von ihm. Ich weiß, ich muss gehen und ich habe so viel Lügen rausbekommen und ich weiß nicht, das würde einen ganzen Roman füllen, auf Deutsch gesagt. Aber irgendwie, mein Verstand sagt ja, mein Herz sagt nein. Okay, manchmal muss man mit dem Verstand sehr radikal gegen das Herz vorgehen. Das Herz hat nicht immer recht. Das Herz täuscht sich auch manchmal. Ja. Und diesmal täuscht sich mein Herz auch. Ja. Wenn ich würde nicht mehr glücklich werden. Du sagst, dass du im Moment in einer Behandlung bist. Ja. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass du nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Das fände ich gut. Ja, ja, wollen wir so machen, ja. Christina? Meine Psychologin heißt Magdalena. Meine Meinung habe ich dir klar gesagt. Ja? Danke. So, dann legst du auf und du wirst von Magdalena gleich angerufen. Ja, okay, danke dir. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 21, das habe ich das 100.000 Mal schon gesagt, 220 50 50, 0800 220 50 50. Das ist so bei Sachen, die man absolut perfekt beherrscht, plötzlich weiß man sie dann doch nicht mehr. Naja, hier ist Olaf. Olaf ist 61. Guten Morgen, Olaf. Hallo? Hallo, ja. Guten Morgen. Olaf, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich möchte einmal allen Männern sagen, früher zur Vorsorge zu gehen. Zum Urologen, meinst du? Ja, ja. Weil ich habe eine ganz, ganz seltene Krankheit. Ich habe ein Peniskarzinom gehabt. Oh, ein Tumor im Penis? Ja, auf der Eichel. Auf der Eichel? Ja. Wie hast du das bemerkt? Das war 2000, das konnte noch ambulant gemacht werden. Das heißt, du gehst zu deinem Urologen. Was hast du denn bemerkt an dem Penis? Was sah da anders aus? Ein kleiner stecknadelroter Kopf. Ein roter Kopf? Ja, so ein roter Pickel. Stecknadel groß, also ganz klein. Und da hat mein Urologe gesagt, ja, wir müssen Blut abnehmen, kann Geschlechtskrankheit sein, kann dies sein, kann das sein. So, und dann war es das aber nicht, sondern er hat gesagt, wir müssen da mal eine Gewebeprobe machen. Dann kriegst du also oberhalb der Schambeine eine Spritze rein. Tut nicht weh, du merkst wirklich gar nichts. Er nimmt dann eine Gewebeprobe, also so ein Stück aus der Eichel raus. 3-4 Wochen später gehst du dann wieder hin, wird eine zweite Gewebeprobe entnommen. Die erste war bösartig. Was ja schon ein schlimmes, schlimmes. Ja, ja. Das ist schon schlimme Nachricht. Ein schlimmes Ergebnis. Und die zweite? Die war gutartig, so, wir haben dann alles weg. Sagt er, es kann aber wiederkommen, dann machen wir Salamitaktik, dann schneiden wir immer ein bisschen weg. Hört sich jetzt blöd an, aber hört das sich ist sehr, so. Na, hört sich sehr schlimm an, wenn ein Stück von der Eichel immer weggeschnitten wird. Ja, ja, aber das ist die Salamitaktik. Und ich habe es dann nachher schleifen lassen, bin dann 2002 wieder hin, weil ich ein Knoten in der Vorhaut gespürt habe und da hat er gesagt, so, das kann ich hier nicht mehr machen. Wir müssen ins Krankenhaus. Das muss im Krankenhaus behandelt werden. Ja. Aber sagt er, 1 Million Araber sind beschnitten. Also ein paar mehr noch, aber egal. Ja, ja, gut. Ja. Ich wurde dann halt beschnitten. Ja. So. Und was war das Ergebnis der Gewebeuntersuchung? War gutartig. Es war kein Krebs. Aber das ist nie richtig ausgeheilt. Ich bin dann wieder hin, ja, das dauert und in dem Alter und das dauert. Ich bin da nicht wieder hin. So einfach hast du da ja auch noch nicht. Nee, ich hab's halt schleifen lassen, wie wir Männer so sind, ne? Wie viele Männer sind, ja. Ja, halt dann, schleifen lassen. Und das war im Jahr 2002. Und dann? Wie ging's dann weiter? Es wurde immer schlimmer an Eichel. Wir kriegten einen Geschäftsführerwechsel und junge, taffe Typen, man hat Angst um Arbeitsplatz, bloß nicht krank werden. Und bin dann immer zur Arbeit, hab die Eichel halt auch mit einem Tempotuch umwickelt, dass dann. Also die war immer entzündet oder es war nie richtig verheilt? Nie richtig verheilt. In welchem Jahr bist du dann wieder zum Urologen gegangen? Ja, eigentlich erst 2009. Weil 2009? Du hast dich so viele Jahre mit dieser Wunde herumgeschlagen? Ja. Das heißt, du konntest doch in dieser Zeit auch gar keinen Sex haben? Nein. Das ist ja Wahnsinn. So viele Jahre, 5 Jahre? Ja. Über 5 Jahre. Ja. Also ich fühle mich heute, wo ich den Penis nicht mehr habe, wohler als die letzten 5 Jahre. Moment, so weit waren wir noch nicht. Du hast deinen Penis nicht mehr? Nein. Erzähl mal, was ist denn dann, du bist dann 2009 wieder zum Arzt gegangen und da? Ja, weil es dann auch nicht mehr ging. Und dann bin ich ins Krankenhaus und sämtliche Oberärzte, weil das ist wirklich selten. Ein Peniskarzinom gibt es in Deutschland ungefähr 100 bis 120 Mal. Mhm. Also wirklich selten. Und der Oberarzt kam, also die Assistenzärztin, die mich aufgenommen hat im Krankenhaus hier, die war durchschickt, Moment, ich hol den Oberarzt. Also die war wohl auch sehr geschockt. Das heißt, hat ja auch nicht mehr sehr schön ausgesehen. Ja. So, das heißt, die Diagnose war, dass es ein neuer Krebs im Penis sich ausgebreitet hatte. Ja, richtig. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Penisteilamputation, die habe ich dann bekommen. Das heißt, du hast noch einen Restpenis, weil der Penis geht ja weiter durch den Hodensack bis in die Blase rein. Mhm. No? Ja. So ist das bei dir gemacht worden. Bei mir heißt es Penisteilamputation, aber du hast halt keinen Penis mehr. Mhm. Das heißt, man sieht keinen Penis mehr bei dir. Nein. Wie sieht das aus? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja. Wie soll ich dir das sagen? Also du kannst zur Toilette gehen, das geht noch. Ja, du kannst Wasser lassen durch den Rest, durch ein kleines Löchelchen, was da ist, oder wie? Ja, natürlich nur im Sitzen, ne? Na klar, na sicher, ja. Ja, klar. Das heißt, diesen sichtbare Penis ist komplett entfernt worden. Der ist komplett weg. Weil der voller Krebs war, kann man das so salopp sagen? Ja, nicht weil er voller Krebs war, sondern die Ärzte müssen 3 Zentimeter wegschneiden, wo der Krebs war. Mhm. Das heißt, wenn die Eichel voll Krebs war, dann müssen sie 3 Zentimeter auch wegschneiden. Mhm. 3 Zentimeter gesunde Zwiebel. Das heißt, wenn du immer rechtzeitig zur Nachsorge gegangen wärst, hätte man das vielleicht verhindern können. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wie geht es dir? Das war im Jahre 2009, also voriges Jahr. Ja. Wie geht es dir denn heute damit? Mittlerweile lebe ich damit. Ich meine, ich bin 61, ich komme aus der Gastronomie, ich hatte genug Sex in meinem Leben. Hm. Also das ist nicht das, was mir fehlt. Was fehlt dir? Ja, vielleicht mal eine Partnerin, die damit leben könnte. Hm. Weil ich kann ja weiter Sex haben. Ich kann Oralsex haben. Ich habe 2 gesunde Hände. Weißt du? Du hast ja auch ein sexuelles Bedürfnis. Das ist ja alles noch normal. Ich habe auch nach der Operation. Du kriegst übrigens nach der Operation bin ich ja dann im Januar nochmal operiert worden. Hm? Die nehmen dir sicherheitshalber die leichten Lymphknoten raus. Hm. Und das war die schlimmere, Operation. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das extrem schmerzhaft ist, wenn der ganze Penis abgeschnitten wird. Nein. Gar nicht so schlimm. Lass uns nochmal über die Sexualität sprechen. Du hast sexuelle Bedürfnisse. Du kannst sie auf klassischem und konventionellem Wege nicht mehr ausleben. Nein. Du hast ja auch keinen Orgasmus mehr. Doch. Aber wie geht das ohne Penis, ohne Eichel? Ja, der Orgasmus wird ja nicht vom Penis und Eichel ausgeführt, der wird ja von der Prostata und von Hoden ausgeführt. Ich habe weiter Samenerguss, nur... Das heißt, du kommst zum Höhepunkt? Ja. Ach, das ist ja interessant. Ja. Du kommst so zum Höhepunkt, wie du es früher auch kanntest, als der Penis noch da war? Nein, das dauert länger. Wenn du dein Zeigefinger und dein Mittelfinger nimmst und zwischen die Hoden legst, da hast du ja einen Restpenis. Mhm. Ach so, stimmt, das weil geht. Die ja nur eine Teilamputation. Ah, verstehe. Ja. Das geht. Ja. So, das heißt, du bist im Moment solo? Ja, klar. Du würdest eine Frau suchen, die bereit wäre, auf dieses Handicap, wollen wir es mal so sagen, einzugehen und sich darauf einzulassen. Ja, richtig. Mhm. Man kann ja auch noch Spaß miteinander haben. Absolut. Weil, ja, klar. Wie gesagt, es gibt wie viele querschnittsgelähmte Menschen auch Spaß an der Sexualität haben. Und das funktioniert ja, auch. Ja, genau. Es gibt so viele Wege der Sexualität, die sind vielfältig. Also da hast du völlig recht. Aber du wirkst ja eigentlich, manch ein Mann wäre komplett geknickt und hätte sein Selbstbewusstsein wahrscheinlich verloren. Du klingst ja sehr tough in der ganzen Lage. Ja, das kommt vielleicht auch durch mein vorheriges Sexualleben. Ich komme aus der Gastronomie, ich habe in Ferienzentren gearbeitet, ich habe an der Nordsee-Ostsee gearbeitet, wo man, also mein Sexleben war Du hast nichts anbrennen lassen. Nein, absolut nicht. Und wenn ich jetzt in einem Büro gearbeitet hätte, wo man vielleicht 5, 6, 7 Frauen in seinem Leben gehabt hätte, dann hätte ich auch gedacht, ich muss aber ich... Was mich wundert, wenn du so ein sexuell orientierter Mann warst, dass du quasi die letzten 10 Jahre, so lange hat ja diese Vorerkrankung gedauert, aufgrund der Beschwernisse am Penis, auf Sexualität verzichtet hast. Ja, das ist halt die Scham des Mannes. Ich will es ja nicht zeigen und ich bin da krank und um Gottes Willen. Aber was für ein Irrsinn, dann nicht zum Arzt zu gehen, ne? Ja. Was für ein Irrsinn. Ja, es gibt Statistiken, dass Frauen viel eher zum Gynäkologen gehen, auch wenn sie älter sind, als Männer zum Urologen, ja. Ich kann allen Männern nur raten, geht zur Vorsorge. Das machen wir nach diesem Gespräch mit besonderer Motivation, sage ich dir. Ja, es ist ja nach der Penisamputation, macht man sicherheitshalber, wie gesagt, die Leisten, und das war viel schlimmer, die Lymphknoten aus den Leisten rauszunehmen, da war ich 21 Tage im Krankenhaus. Und das ist auch heute, was mich behindert. Also wenn ich 3 Kilometer am Rhein, so bis nach Oberkassel gehe oder so, dann muss ich auf die Couch, dann bin ich fertig. Ne? Ist denn der Krebs insofern erstmal begrenzt, besiegt, kann man das sagen? Also, oder? Ich würde es mal so sagen, Dominik. Ich bin mit 2 blauen Augen davon gekommen. Er hat nicht gestreut. Ja. Ich habe weder was an den Nieren noch Leber noch. Hast du aber verdammt Glück gehabt. Ja. Verdammt absolut. Glück gehabt nach der langen Zögerei. So, Olaf, das fand ich interessant, mit dir zu sprechen, weil ich so etwas noch nie gehört habe. Und wünsche dir wirklich, du bist ja ein sehr netter Kerl, dass du eine Partnerin findest, die da 5 gerade sein lässt und trotzdem ihren Spaß mit dir hat. Guck mal, www.peniskarzinom.de. Es ist interessant, was im Internet da steht. Ich bin ja froh, dass ich überlebt habe. Ja, das glaube ich. Weil es überleben nur 7%, 93%. Ach, zu wenig. Ja. Also, Glückwunsch, dass du überlebt hast. Und der große Wunsch, dass du eine nette Partnerin findest. Schön. Alles Gute, Olaf. Ja. Tschüss. Danke für den Anruf. Tschüss. Ja. 1:38 ist es und ich begrüße herzlich die Carmen, die ist 61. Guten Morgen, Carmen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Carmen. Grüß dich. So, Carmen, über was reden wir beide? Ich habe eine sehr stressige Beziehung hinter mir, die 3 Jahre angedauert hat. Und ich habe jetzt möchte ein ganz anderes Lebensmodell führen. Und zwar suche ich, beziehungsweise möchte ich, eine Dreierbeziehung führen. Wann ist denn diese stressige Beziehung hat 3 Jahre angehalten? Ja. Und ist wann zu Ende gegangen? Vor kurzem. Vor kurzem. Und was war da so besonders stressig dran? Eifersucht. Cholerisch. Mein Partner ist sehr cholerisch gewesen. Gewalt? Nein, absolut nicht. Aber viel Stress sehr und viel Choleriker. Schreierei. Weißt, was Choleriker ist, ne? Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Und ich habe sehr lange nachgedacht, möchte ich überhaupt noch eine Beziehung? Oder wie soll das jetzt weitergehen? Und dann ist mir einfach der Gedanke gekommen, also mit dem Kopf hab ich das eigentlich schon mal durchgespielt. Und ich denke, wenn eine Dreierbeziehung funktioniert, also wenn die Männer sich mögen, dass dann möglich ist, dass man dann diesen Stress auf den anderen abladen kann. Also, im Klartext, du willst 2 Männer haben. Ja, aber auch leben, mit ihnen leben. Leben und lieben. Leben und lieben, und ja. Sollen die Männer sich auch lieben? Nein. Nein. Also die sollen nicht. Das möchtest du nicht. Das möchtest du nicht. Also nein. Die sollen nicht bisexuell sein. Nein. Nein. Du möchtest aber in einer Wohnung mit 2 Männern leben. Ja. Eine richtige Beziehung, eine richtige Liebesbeziehung. Ja. Sind denn da schon Männer in Aussicht? Nein. Nein. Das ist ja mein großes Problem. Wie kommst du denn auf diese Idee, dass du das jetzt möchtest? Ich habe sehr lange nachgedacht. Ich war also schon mehrfach verheiratet. Ja. Das hat auch nicht hingehauen. Und jetzt diese anstrengende Beziehung. Und ich denke mir, ich habe also einen sehr guten Draht zu Männern. Aber nun könnte man ja glauben, dass es dann vielleicht noch stressiger wird. Denke ich nicht. Nee. Weil aber wenn die dann eifersüchtig sind? Ja, das sollten sie ja nicht sein. Das sollten wirklich Freunde sein, die sich wirklich mögen. Ja, man kann sie sich aber nicht so backen, ne? Ja gut, aber ich denke, dass das sehr intellektuelle Typen sein sollen. Was meinst du, wie eifersüchtig Intellektuelle sein können? Die sind schlimmer als die... Ja, das weiß ich auch. Aber ich stelle mir das einfach von meinem Wesen her, stelle ich mir das einfacher vor als eine Einerbeziehung, also Zweierbeziehung. Ich will dir sagen, interessant finde ich solche Konstellationen auch. Aber ich glaube, dass es noch komplizierter ist. Es ist ja schon schwer, einen Menschen zu finden, der zu einem passt. Ja, das ist mir schon klar. Es ist umso schwerer, wenn man zwei sucht. Und dass die auch noch dann so miteinander in Harmonie sind. Ich finde es toll, wenn man solche Träume hat und finde auch toll, sowas anzugehen. Raus aus den klassischen Mustern. Immer dieselbe Leier, ne? Immer Pärchen, Pärchen, Pärchen. Das stört mich ja auch. Weil und ich möchte mich einfach endlich loslösen, wenn ich es jetzt nicht mache, mich loszulösen von diesem alten Schema. Ja. Mir geht das einfach so auf den Keks, dass es einfach immer nur heißt, Zweierbeziehung. Mhm. Ich denke, dass im Kopf jeder irgendwo mal Lust hatte, mit 2 Männern zu schlafen. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich auch, ich fände das, also mich macht das fast wahnsinnig vor Neugierde. Ne? Aber jetzt ist die große Frage, wie willst du auf die Suche gehen? Ja, das ist das Problem, weil ich denke, wenn ich jetzt eine Anzeige aufgebe, die richtig zu formulieren, dass es auch verstanden wird, ne, dass es nicht irgendwie so in eine Sechsecke gesteckt wird. Das ist so ein schmutziger Sexfrau. Ja, genau. Das möchte ich ja nicht. Nee, ne? Nee, ist klar. Ich möchte eine wirkliche Liebesbeziehung mit 2 Männern haben. Also, wie gesagt, ich finde das Vorhaben gut und interessant, aber da hast du dir was vorgenommen. Ja, das ist schwierig, das weiß ich. Gut, also eine Anzeige willst du nicht formulieren. Das weiß ich nicht, wie ich sie formulieren soll. Ich habe es schon versucht, aber es ist mir bis heute nicht gelungen. Da musst du lange dran tüfteln. Aber das ist natürlich erstmal ein interessanter Weg, das über eine Anzeige zu machen. Bist du im Internet? Nein, ich kenne mich nicht mit Internet. Okay, dann fällt das schon mal flach. Also dann bist du das auf die Zeit. Ja, dann bist du auf die Zeitungsanzeige angewiesen. Gehst du so noch aus irgendwie? Weniger, sagen wir so. Ich bin sehr kontaktfreudig, sagen wir mal so. Bist du denn so eingebunden in Vereinsleben oder? Nein, das möchte ich nicht. Auch nicht. Also schon das Wort Verein, ne? Naja. Das geht mir schon auf die Eier. Ne? Entschuldigung, ich meinte nur, ob du so eingebunden bist, wo viele Leute sind. Nein, ich spreche sporadisch die Menschen an generell. Also das sind gerade nicht so die optimalsten Voraussetzungen. Wenn du beispielsweise jetzt im Karnevalsverein wärst bei euch. Oh nein, bitte. Da sind so viele Männer und da sind vielleicht auch der eine oder andere... Ja, das nicht mehr, aber nicht Karneval überhaupt nicht. Okay, Karneval fällt flach. Nein, das fällt flach. Schwimmverein, da sind die noch fit, die Leute. Nein, ich möchte auch nicht in den Fernsehen einlassen. Jürgen, ich bitte dich, bitte keine Vereine, ja. Okay, weil das abgehakt. Das sind nicht die Leute, die ich suche, ja. Ja, aber ich mache mir ja gerade Mühe, mir zu überlegen, wo wir Männer für dich finden. Wir brauchen ja zwei stramme Burschen für dich. Ja. Die sollten auch nicht älter als 50 sein. Ach, das auch noch. die dürfen nicht älter als 50 sein, die sollten auf keinen Fall mehr wiegen als? Ja, die sollten schlank sein. Die sollten natürlich schlank sein. Ja. Vielleicht auch noch keine grauen Haare haben. Nee, graue Haare finde ich ganz toll. Findest du toll? Ich finde auch glatzköpfige Männer super geil. Ah ja. Ja, Carmen, du musst aber dich mehr unters Volk mischen. Ja, das ist aber nicht so einfach, weil das ist ein ganz bestimmtes Klientel, was ich suche, ja. Mhm. Das sind wirklich also die Intellektuellen. Ja, mit denen hast du es aber, ne? Ja, mit denen habe ich es. Stuf die mal nicht so hoch. Weil ich selber künstlerisch sehr begabt bin. Ah, eine Künstlerin. Ja, da fang doch mal an mit der Anzeige. In einer seriösen Zeitung. Ja, das ist ganz schwierig. Ja, aber wie willst du es nicht? In so einer seriösen Zeitung findest du die doch gar nicht. Ach, das würde ich gar nicht sagen. Na du. Ja, aber du musst ja irgendwas machen. Ja, sicher. Ja? Also, ich finde das auch ganz im Ernst, wenn du so einen Wunsch hast. Das sollten ja auch zwei Menschen sein, die sehr achtsam mit Menschen umgehen. So. Also, mein Tipp. Tüftel über einen guten Text und inseriere das in eine für dich seriösen und interessanten Zeitung. Und wenn du fündig geworden bist, ist die erste Pflicht, weißt du was die erste? Ja, genau. Das ist die erste Pflicht. Sonst bin ich sauer. Ja, das mache ich. Ich will immer auf dem Laufenden gehalten werden jetzt, wie es weitergeht. Ich mach's auf jeden Fall. Das verspreche ich dir hoch und heilig. Super, Carmen. Ich weiß sofort Bescheid. Carmen 61, die Frau mit den beiden Männern. Ja, okay. So, viel Glück wünschen wir alle und wir hören von dir, ne? Ciao. Tschüss. Ciao. Je Oller, je Dollar, ne? So sagt man doch. Bonita 21, guten Morgen. Hallo. Eine junge Frau. Ja. Ja, sagt sie so mit schwerem Herzen. Bonita, um was geht's denn? Ja, also ich stehe zwischen zwei Frauen. Also ich habe eine aktuelle Freundin und eine Ex-Freundin. Ja. Und die Ex-Freundin ist jetzt wieder aufgetaucht und also gehen wir mal der Reihe nach. Die Ex-Freundin, mit der warst du wie lange zusammen? Ja, fast 4 Jahre. Ja, lange Zeit. Und seit wann seid ihr jetzt getrennt? Seit letztes Jahr August, also auf meinem Geburtstag, genau. Also ein Jahr getrennt. Und die neue Freundin hast du jetzt seit? Ja, seit 10 Monaten ungefähr. So. Jetzt weiß ich, habe ich die groben Daten jetzt im Kopf. Okay. Jetzt taucht die Ex wieder auf. Ja, also wir hatten halt letztens 3 Tage miteinander verbracht. Sie war mal wieder bei mir und war auch alles ganz lustig und ganz schön. Aber man dachte halt so, oh, das sind ja doch noch Gefühle, die man so verdrängt hat. Oder. Ihr hattet in der Zwischenzeit keinen Kontakt miteinander? Naja, immer sporadisch Kontakt per SMS, mal telefoniert. Und dann war sie mit ihrer neuen Freundin hier. Und da hatte man halt nicht so super Kontakt, wie wenn sie alleine hier war. Und das war jetzt das erste Mal, dass sie alleine wieder hier war. Und, wohnst du denn mit deiner neuen Freundin zusammen? Nee, also das will ich nicht. Ah ja, da bin ich mal völlig dagegen gegen das Modell. Ja, ich finde auch mal gut, erstmal getrennt wohnen. Das genau, ist nicht schön. Generell super. Ich wohne mit meiner einen Schwester zusammen, das reicht. Sehr gut, ja. Da sind die Fronten geklärt, ne? Da weiß man, was man hat. Genau. Und da kann man sich verlassen. So, ja, jetzt kam die alte Freundin, sage ich jetzt mal, die Ex-Freundin. Ja, genau, die alte kam wieder. Und dann hat es geschnackelt. Ja, irgendwie war es halt schon so, man hat sich halt tief in die Augen geguckt und man hat halt so... Und hat man noch tiefer geguckt? In die Augen, also hat sich halt so tief in die Augen geguckt und hat über alte Zeiten geredet. Ey, weißt du noch damals und was wir so erlebt haben und... Boah, ja, was wir damals so für Musik gehört haben. Boah. Wir hatten einen Musikgeschmack und... Und so hat man sich reingesteigert? Genau, so hat man sich reingesteigert, endete das Ganze in der Kiste? Nee, also fast, aber nicht wirklich. Also ich habe dann halt irgendwann gesagt... Aber es gab schon körperliche Annäherung? Ja, schon. Und die eine oder andere Körperflüssigkeit wurde schon ausgetauscht? Also wir haben uns geküsst. Ja, das meine ich damit. Ja, schon. Das ist halt das Blöde, ja. So, und hast du das deiner neuen Freundin gebeichtet? Ja, so halb. Also ich habe das so angedeutet. Was sagt sie? Ja gut, ich finde es halt nicht lustig, weil sie hat mir halt vertraut und hat gesagt, klar, ja, mach ruhig mit deiner Ex, hab ruhig Kontakt und sei mit der befreundet, ist kein Problem. Ist ja nett, ne, dass sie es da so offen, ja, ne? Also tolerant. Ja, ich tolerant, ich fand das total super, da habe ich halt gedacht, hey, wow, super, eine Frau, die passt und ja. Hat denn die Ex auch noch zur Zeit eine Freundin? Nee, also das Lustige ist, sie hat mich ja damals verlassen für die neue Freundin und die hat sie dann aber auch verlassen für ihre Ex. Ach so. Und jetzt kommt sie wieder an zu dir. Ja, es kommt halt wieder an und labert halt über alte Zeiten, dass sie irgendwie mich halt doch noch auf irgendeine Art und Weise liebt und was dass ich immer ihre erste große Liebe bleiben werde und ja, sowas halt. Das heißt, die will dich zurückködern. Ich weiß es nicht, ob sie es wirklich will. Also ich habe sie halt spontan drauf angesprochen und sie sagt nein, nee, das will sie nicht und hat halt geleugnet. Ja. Mhm. Aber sie hat immerhin so heiß werden lassen. Wahrscheinlich ging es eher von ihr aus als von dir, ne? Ja, also ich war halt sehr verunsichert, weil ich dachte so, ist meine Ex-Freundin. Mhm. Sie hat dann auch irgendwann angefangen zu heulen wegen ihrer Ex-Freundin und ich dachte so, wie tröstest du deine Ex-Freundin diplomatisch? Naja, habe ich sie halt in den Arm genommen. War schon falsch? Fand ich jetzt, ich weiß nicht, sie fand es toll, ich weiß nicht, wie ich das finden sollte, ich fand es halt irgendwie okay. Also interessant ist jetzt die Frage nach deinen Gefühlen, Bonita. Ja, natürlich, also ich weiß halt nicht, also irgendwie mag ich es halt echt noch sehr gerne, aber ich weiß jetzt nicht, ob da direkt noch Liebe ist. Also, Und die Gefühle zu deiner aktuellen Freundin? Also ich liebe meine aktuelle Freundin schon, also sehr? Ich liebe sie schon sehr, ja, sie bedeutet mir auch recht viel, also. Ja. Bedeutet sie dir so richtig viel oder nur recht viel? Nee, schon so richtig viel. Ja. Hast du, während du die alte, die Ex-Freundin geküsst hast, hast du da an deine jetzige Freundin gedacht? Nee, überhaupt nicht. Das verunsichert mich jetzt. Also ich hätte halt gedacht, wenn ich meine Ex-Freundin küsse, dass ich an meine aktuelle Freundin denke, so. Mhm. Aber gar nichts. Also ich habe an gar nichts gedacht. Ich fand das irgendwie sogar noch schön und das erschreckt mich halt irgendwie. Ja, aber kurz danach kam das schlechte Gewissen. Ja, kurz danach, also wo sie dann weg war, wo sie nach Hause gefahren ist, ich sie zum Bahnhof gebracht habe und habe ich dann drüber nachgedacht und dachte so, ey, was bist du für ein Arschloch? Deine Freundin vertraut dir und sagt, hey, hab mit deiner Ex Kontakt, kein Problem und du nutzt das aus im Endeffekt, ja, also. Also, ja klar, ist nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Nee, ist ja wirklich nicht schön. Ich finde es ja wirklich von deiner aktuellen Freundin super, dass sie nicht hysterisch sagt, nee, mit der auf keinen Fall mehr Kontakt, sondern sie sagt, okay, komm, hab Kontakt mit deiner Ex. Ja, und eben. Ich finde, das ist ja nett, das muss man ja auch anerkennen. Ja, eben. Alles entscheidend ist dein Herz und dein Gefühl. Wenn du sagst, da ist noch so ein bisschen Vertrautheit, na klar, wenn man 4 Jahre mit jemandem zusammen war, hat man Vertrautheit. Ja, eben. Das ist halt. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, wie intensiv die Liebe zu der neuen Freundin ist. Ja, die ist schon, schon ziemlich groß. Also ich meine, ich glaube auch mittlerweile, dass es mit meiner Ex-Freundin mehr dieses ist, ich wollte meine Ex-Freundin heiraten. Ich habe ja wirklich vor vielen, vielen Menschen einen Heiratsantrag gemacht und das vergisst man halt nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich nur dieses, hey, man hat 4 Jahre miteinander verbracht. So eine Sentimentalität. Genau, ich glaube, das ist mehr Sentimentalität. Wenn du so in Gedanken durchspielst, du würdest dich von deiner jetzigen Freundin trennen und wieder mit der alten Freundin zusammenkommen. Was für ein Gefühl ist das? Ich glaube, am Anfang wäre es wahrscheinlich toll, aber ich glaube, danach würden die alten Probleme aufbrechen, nach spätestens 2 Wochen. Was war das Hauptproblem damals? Das Hauptproblem war, dass sie in einer anderen Stadt gewohnt hat und ich halt mich nicht so oft bei ihr gemeldet habe und wir halt sehr viele Konflikte hatten, weil sie von ihrer Familie sich ziemlich viel gefallen gelassen hat. So, also wirklich. Und ich hatte mal gesagt, das kannst du nicht mit dir machen lassen, das musst du halt ändern. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Also sie ist ausgezogen, weil ihre Familie sie rausgeschmissen hat. Ja. Tolle Familie. Ja. Und lässt sich halt aber jetzt nicht mehr von ihrer Familie alles gefallen, sondern von ihrer Ex-Freundin, wo ich halt auch gesagt habe, das geht nicht. Also Bonita, ich glaube, so wie ich es einschätze, man kann sich ja immer täuschen, wenn man nur Zuhörer ist und in der Ferne am Telefon sitzt. Aber ich glaube dann, dass die Gegenwart und die Zukunft, die ist orientiert bei deiner jetzigen Freundin. Und deshalb muss das Bekenntnis noch stärker werden zu ihr und ich finde, sowas dürfte dann nicht wieder vorkommen, was da passiert ist. Nee, das denke ich ja auch. Ja. Und vielleicht um dir ein ganz reines und gutes Herz und Gewissen zu machen, solltest du vielleicht deiner jetzigen Freundin alles erzählen, was passiert ist, mit der Bitte um Verzeihung. Ja, aber was ist, also ich meine, meine aktuelle Freundin hat gesagt, wenn ich sie einmal betrüge, egal wie, dann verlässt sie mich. Was mache ich denn dann? Also ich meine... Na, du hast sie ja nicht wirklich betrogen. Das so ja gut, aber vielleicht sieht sie es ja so als Betrügen an und dann verlässt sie mich. Nein, du hast es ja schon angekündigt, ne? Dass du es angedeutet, dass ihr ein bisschen euch näher gekommen seid. Ja gut, aber sie hat das wahrscheinlich... Also ich meine, ich habe ja gesagt, dass ich sie geküsst habe, so. Also ja... Okay, pass auf. Dann komm... Unter uns beiden Betschwestern schwamm drüber, über die Geschichte. Wenn du jetzt für dich entscheidest, ich verhalte mich ab sofort korrekt meiner jetzigen Freundin gegenüber, ja, dann tu das in die Schublade und zu und gut ist. Okay. So würde ich es machen. Ja? Okay, also mache ich das so. Ja, und konzentriere dich auf deine jetzige Freundin und genieße das Leben und die Liebe mit ihr. Okay, sollte ich jetzt den Kontakt mit meiner Ex abbrechen, oder? Den würde ich sehr reduzieren. Sehr. Bis sie vielleicht wieder eine neue Freundin hat. Dann hast du, dass er gar nicht in Versuchung gerätst. Okay. Vielleicht auch ganz, also erstmal sehr reduzieren, so würde ich sagen. Okay, gut. Ja? Okay. Bonita, alles Gute. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Und ich bin verbunden mit Thorsten. Der ist 37. Guten Morgen, Thorsten. Morgen, Domian. Das ist ein LKW-Fahrer, oder? Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ich höre das immer sofort, wenn ihr Jungs aus dem LKW anruft. Um was geht's, Thorsten? Ja, es geht um meinen besten Freund, der vor ein paar Wochen gestorben ist. Oh, was ist genau passiert? Er ist vor ein paar Wochen auf der A40, ich weiß nicht, Domian, ob du das mitgekriegt hast, mit dem Unfall, wo ein LKW-Fahrer in ein Baustellenfahrzeug gerast ist. Nee, kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Das hatten sie auf dem Fernsehen gebracht. Ja. Er hat das Fahrzeug nicht rechtzeitig gesehen, sagt die Polizei. Ja. Das ganze Problem an der Sache ist, dass wir schon vorher über solche Sachen immer geredet haben. Mhm. Dass die wahrhaben wollten und... Was glaubst du denn? Warum hat er das nicht gesehen? Hat er irgendwas anders im LKW gemacht und nicht aufgepasst richtig? Es spielen viele eine Rolle dabei. Also LKW-Fahren, die Leute stellen sich das teilweise alles einfach vor. Klar, das ist einfach, ich muss nur ein bisschen lenken. Aber man muss 100% geben. Und wenn man einmal irgendwo nur ein bisschen abgelenkt ist oder so, dann passiert es schnell, dass man mal 10, 20 Zentimeter rechts rüberkommt oder links rüberkommt. Ja, ja. Und wenn dann ein Auto auf dem Standstreifen steht, ist keine Chance mehr, da auszuweichen. Ja. Man hört ja immer im Fernsehen oder liest das auch in den Zeitungen, dass viele LKW-Fahrer, obwohl sie es nicht dürfen, während der Fahrt Fernsehen gucken zum Beispiel. Hat das dein Freund auch gemacht? Nein, nie. Da sind wir beide strikt gegen gewesen. Also ich bin ein Fahrer, der relativ sicher eigentlich fährt. Mhm. Ich lese nicht während der Fahrt oder sonst was, da habe ich gar keine Zeit für. Ich verurteile sowas auch, wenn Leute sich ein Buch nehmen, lesen oder Internet oder sonst irgendetwas. Das gibt's alles, ne? LKW. Ja. Mhm. Dein Freund war sofort tot? Der war sofort tot. Der Beifahrer hat schwer verletzt überlebt und ist im Krankenhaus verstorben. Wie lange wart ihr befreundet? Wir sind zusammen im Sandkasten groß geworden. Also eine ganz alte Freundschaft. Ja, also ich würd sagen, man hat mir, ja, meinen Bruder genommen. Mhm. Wie ist denn das für dich, nach diesem schweren Unglück dann selbst wieder LKW zu fahren? Ich habe Angst. Mhm, glaube ich. Ich bin von der Tagschicht auf die Nachtschicht gewechselt, weil es nachts halt weniger Betrieb ist, aber es gibt Situationen, da muss ich einfach rechts anhalten und muss ein, zwei Stunden Pause machen, weil ich einfach nicht mehr kann, also psychisch nicht mehr kann. Mhm. Nicht, dass ich körperlich nicht mehr kann oder so, ganz im Gegenteil. Vom Körperlichen her könnte ich noch durchfahren, das ist... Verstehe. Der Kopf, der nicht mehr mitspielt. Mhm. Hat dein Freund Frau und Kinder hinterlassen? Nein, zum Glück nicht, aber seine Mutter. Und er war auch Einzelkind und sein Vater ist gestorben vor ein paar Jahren und die Mutter hängt jetzt auch in eine Seile. Mhm. Was glaubst du denn? Du hast mit dem Beifahrer, hast du mit dem schon mal sprechen können? Nein, der ist noch nicht ansprechbar. Mhm. Ja. Was glaubst du denn? Du kanntest ja deinen Freund nur sehr gut. Welche Unaufmerksamkeit da passiert ist? Ich vermute mal, dass er irgendwie an der Funke mit jemandem gesprochen hat oder am Radio irgendwas machen wollte. Mhm. Oder sich mit dem Beifahrer hat halt unterhalten und vielleicht rübergeguckt hat oder so. Es sind alles im Endeffekt nur Vermutung, das ist es ja. Und du hast recht, ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit kann schon ein großes Unglück auslösen. Ja. Mhm. Bei mir ist halt noch das Problem, ich will meinen Job nicht aufgeben. Ich habe eine kranke Frau zu Hause, die hat vor ein paar Jahren einen elektrischen Anfall gehabt. Mhm. Und wenn du frei wärst, wenn du könntest, würdest du den Job aufgeben? Wenn ich könnte, würde ich ihn, glaube ich, aufgeben. Ich verstehe. Ja. Thorsten, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Aber ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Dazu bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal, okay? Ja, alles klar. Thorsten, bis gleich. Tschüss. Jo, bis gleich, danke. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Katrin Benig, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis morgen.